eine stille Nebenstraße, wo man nachts nur flüstern spricht. In der Finsternis der leeren Stunden, bis zur Dämmerung erst im Licht. Von der Hast der Einfallstraße, die im hellen Schein entfacht, zu den Trucks auf Autobahnen, hasten durch die Nacht. Hör ich wie dein Herz schlägt, ich hör wie dein Herz schlägt, hörst dann wieder so süß im Gebet. In der Disco in Europa tanzte ich den Rhythmus mit, auch zur Jukebox in dem Café, das nur junge Leute sind. Hatten alles, was nur ging, bin verzaubert von dem Nachhall. Kasperl, du bist Wiedersehen, denn ich hör wie dein Herz schlägt. Ja, ich hör wie dein Herz schlägt, das dann wieder so süß im Gebet. Fühl wie Sommer, wenn ich ihn sehe. Du lässt mich auf meinen Zehen gehen, bringst auf mir mich zu stehen. Von dem Misredog in Pittsburgh zu den schwulen Clubs in Paris. Egal, ich hab gut und schwarz, du kannst kommen, wann du willst. Weil ich ja wieder ein Herz schlägt, ja, ich ja wieder ein Herz schlägt, kannst dein